wenn Sie erlauben, Commander. Ich gehe zum Krabbenfang. Das heißt, wenn man das elende Zeug als Krabben bezeichnen will. Es hilft, uns am Leben zu erhalten. Das heißt, wenn man es als Leben bezeichnen will. Seien Sie nicht frivol, Sergeant. Wir müssen Gott danken, dass er wenigstens einige von uns bisher vom Untergang bewahrt hat. Vergessen Sie nicht, die Hilfsexpedition ist seit mehr als 2 Jahren überfällig. Und noch immer sind wir da. Wir sind nicht erfroren, wir sind nicht verhungert. Wir haben uns nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Wir atmen, wir schlafen, wir essen ein wenig und wir beten. Vielleicht zu wenig. Wir sind in Gottes Hand. Wir müssen wohl selbst mit zugreifen. Ich gehe dann also. Nein, bleiben Sie einen Augenblick. Sie, Sergeant McGee, sind der Zweite im Kommando. Sie müssen unsere Situation ebenso genau im Auge haben wie ich. Für den Fall, dass Sie zum Commander aufrücken. Fühlen Sie sich krank? Ja, zu leicht. Das ist nach unseren Erfahrungen kein gutes Zeichen. Sie erschrecken mich. Das ist nicht die Absicht. Ich möchte nur, dass wir uns gemeinsam ein Bild machen, wie es um uns bestellt ist. Sie meinen den gesundheitlichen oder seelischen Zustand der Leute? Den kennen wir beide. Ich meine Sie als Verwalter unserer Vorräte. Wie... Wie hoch schlagen Sie die Möglichkeit unseres Überdauerns an? Wie lange können wir aushalten? Ich kann es Ihnen genau sagen, es reicht noch für 5 Tage. Wir werden die Frist ein wenig strecken. Wir werden die Ration um 1/4 kürzen. Das gibt uns 2 Tage mehr. Commander, wir haben die Leute ohnehin auf Hungerration gesetzt. Ich fürchte, wir werden es trotzdem versuchen müssen. Verstehen Sie mich, McGee? 10 von unseren Kameraden liegen bereits tot, halb eingeschacht auf dem Hügel. Der Boden ist vereist und felsig. Sie haben keine rechten Gräber, aber sie haben ihren Frieden. Wir sind uns wahrscheinlich darin einig, Sie und ich. Unsere Chance zu überleben ist erbärmlich gering. Aber meine Zweifel sind meine Privatsache. Es gibt die winzige Möglichkeit, dass die Hilfsexpedition nicht am 5., aber am 6. oder 7. Tage anlangt. Bis zu diesem äußersten Termin muss ausgeharrt werden. Und sei es mit den rigorosesten Methoden. Ich wüsste von keiner Rigorosität, die wir nicht schon versucht hätten. Seien Sie nicht feige. Wir haben kein Recht, uns um radikale Entscheidungen zu drücken. Ich verstehe nichts, Sir. Sie verstehen genau. Ich rede von Buck. Ich muss von ihm reden. Es widerstrebt mir gegen einen Kameraden. Lassen Sie die Feinheiten. Eher werde ich den Mann ausschalten, als ihm erlauben, unsere kurze Daseinsfrist noch weiter zu beschneiden. Mr. Bannister. Sie kennen Buck so gut wie ich. Sie kennen ihn wahrscheinlich besser. Sie können nicht bezweifeln, dass er ein guter Kerl ist. Er hilft, wo er helfen kann. Er ist zu jeder Dienstleistung bereit. Er tröstet die Verzagten, er erheitert die Kranken, er spricht den Verzweifelten Mut zu. Kaum einem Mitglied unserer Expedition schulden wir so viel Dank. Und kaum ein Mitglied dieser Expedition gefährdet uns so sehr wie er. Ich gebe zu, der Mann hat eine Schwäche. Sie ist gefährlich, ja. Aber einem bewährten Kameraden sieht man das nach. Bucks Gefräßigkeit hat ihn gestern zum Dieb gemacht. Sie kann ihn morgen zum Totschläger machen. Sie erhält ihn bei Kräften, während wir verfallen. Was wollen Sie tun? Ein Kriegsgericht berufen. Was gäbe es sonst zu tun? Ich kann mir nicht helfen. Ein Kriegsgericht in dieser Umwelt hat etwas Beängstigendes. Das ist der Grund, weshalb ich mich dazu entschlossen habe. Sie sind ein harter Mann. Ich habe ein hartes Amt. Wir brauchen für das Gericht einen zweiten Beisitzer. Rufen Sie Isaac. Ich wollte eben auf den Hügel, Mr. Bannister. Das Wetter macht mir Sorge. Meine Instrumente sind eingefroren. Mr. McGee sagt, Sie wollen mich dringend sprechen. Vielleicht kann das warten. Es kann nicht warten. Ich habe ein Kriegsgericht berufen. Sie werden nebst McGee als Beisitzer fungieren. Ach nein, das ist eine böse Sache. Das löst unsere Fragen nicht. Korporal, Sie haben den Kommandant wohl missverstanden. Er hat einen Befehl ausgesprochen. Meine Herren, ich bin nicht der Mann, über andere Leute zu Gericht zu sitzen. Verzeihen Sie meine Schwachheit, Mr. Bannister, aber ich bitte Sie, halten Sie mich aus dieser Sache heraus. Um das Notwendige kann man sich nicht drücken. Ich würde es Ihnen ersparen, Isaac, aber es kommt außer Ihnen niemand in Frage. Dr. Cabrier ist ein Mann von großer Erfahrung. Cabrier hat keinen Rang. Er ist der Arzt dieser Expedition, ein ziviler Angestellter. Und überhaupt, ich kann es gar nicht fassen. Ein Kriegsgericht unter Verhungernden und Erfrierenden? Was für ein gespenstisches Treiben, wenn die Halbtoten zu einem Tribunal zusammentreten. Halbtot, ich? Sie sind ein bewunderungswürdiger Mensch, Mr. McGee. Und Mr. Bannister hat einen eisernen Willen. Aber wir anderen, wir wissen kaum mehr, ob wir noch zu den Lebenden hier in der Hütte gehören oder schon zu den Toten draußen auf dem Hügel. Mit Gewaltmaßnahmen ist niemandem mehr gedient. Ein Gericht ist keine Gewaltmaßnahme. Es handelt sich ums Recht, um Ordnung und Disziplin. Derlei Begriffe, verzeihen Sie, verlieren in einer Situation wie der unseren ihrem Sinn. Es ist eine Bewährung, dass der Mensch auch in der Not Unrecht nicht als Recht durchgehen lässt. In dieser Eiswüste zwischen ein paar kümmerlichen Überlebenden scheint mir eine solche Ordnung abstrus. Grotesk, ja verrückt. Sagen Sie, Korporal, wissen Sie überhaupt, wen der Kommandant zur Rechenschaft ziehen will und weswegen? Ich glaube es zu wissen. Dann müssen Sie doch auch wissen, dass ich diese Art von Dieberei nicht dulden kann. Auf keinen Fall. Aber am wenigsten, wenn jeder diebische Akt einer Lebensberaubung an der übrigen Mannschaft gleichkommt. Ich begreife Ihren Standpunkt, Kommandant. Es ist aber sehr schlimm, wenn nur das Recht herrschen soll. Der Mensch ist zu schwach. Darauf können wir uns einigen, Isaac. Es ist schlimm. Aber das ändert nichts an der Notwendigkeit. Ja, soll denn der Delinquent gar keinen Verteidiger haben? Wo das Recht gilt, muss auch das Privileg des Rechtsbrechers gelten. Monsieur? Oder vielmehr, hey, so grüßt man ja wohl in Ihrem Landesjargon. Guten Tag, Dr. Cabrier. Ich sehe die Herren im traulichen Tête-à-Tête. Ich hoffe, meine unmilitärische Person stört nicht allzu sehr. Lassen Sie die Frotzelei. Wenn Sie nicht ärztlich im Mannschaftsraum zu tun haben, gehören Sie so gut in diese Stube wie wir drei. Bitte keinen Streit. Die Stunde ist zu ernst für Reibereien. Unser kleiner Isaac, unser Menuchin Isaac aus Kalamazoo in Michigan, wie unsere Expedition doch ausgerüstet ist. Sogar einen Friedensengel haben wir mit auf den Weg bekommen. Dr. Cabrier. Commander Bannister? Der Korporal heißt Isaac, nicht Isaac. Übrigens hat er uns gerade darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Expedition nicht ganz so vollständig ist, wie Sie denken. Er meint, uns fehlt für ein gewisses prozessuales Verfahren ein Verteidiger. Aber da irrt er. Sagen Sie selbst, Isaac, wie wär's mit unserem Doktor? Er hat alle Eignung für den unbesetzten Posten. Was wünschen Sie von mir? Verteidiger in einem prozessualen Verfahren? Was soll das heißen? Es ist in einem Satz zu sagen. Es geht um einen Raub an unseren Mundvorräten. Der Schuldige wird gerichtet werden. Was habe ich damit zu tun? Muss ich doch sehr bitten. Wer ist der Schuldige, wenn im Ernst von einer Schuld geredet werden kann? Es ist der gefreite Buck. So, Buck, also. Hat er denn gestanden? Wir werden die Wahrheit ans Licht bringen. Mit Ihrer Hilfe. Sie werden die Verteidigung übernehmen. Ich denke nicht daran. Wenn ihr pervertierten Neuengländer in dieser vereisten Öle die Farce eines Gerichtes ausführen wollt, bitte, bitte, das ist Ihre Entscheidung. Aber Sie überschätzen sich, wenn Sie annehmen, Sie könnten mich zwingen, in dieser widernatürlichen Hanswurstiade eine Rolle zu spielen. Herr Dr. Cabrier, Sie haben einen Vertrag mit der amerikanischen Armee unterzeichnet. Dieser Vertrag erteilt Ihnen keinen Rang, aber er unterstellt Sie der Befehlsgewalt des Kommandeurs. Von Zwang ist keine Rede, nur von Befehl. Ist das klar? Meiner Auffassung nach verpflichtet mich der Vertrag nicht zu Funktionen, zu denen mich weder meine ärztliche noch meine naturwissenschaftliche Ausbildung befähigt. Ich bin kein Jurist. In Ihrem Vertrage steht der folgende Satz. Dr. Cabrier ist als Arzt und Naturwissenschaftler ein Mitglied der arktischen Expedition und untersteht als solches der Befehlsgewalt des Expeditionskommandeurs, dem er gemäß seinen Fähigkeiten und etwaigen besonderen Umständen zur Verfügung steht. Dies ist die Klausel 3a. Sie können sich darauf verlassen, dass ich die Klausel wortgetreu zitiere. Ich habe sie seinerzeit selbst formuliert, und zwar mit größter Sorgfalt. Wenn Sie den Vertrag mit Sorgfalt formuliert haben, Herr, so habe ich ihn mit Sorgfalt gelesen. Ihre Klausel 3a bedeutet gar nichts. Die Wahrheit ist, dass mir keinerlei Einzelheiten des inkriminierten Falles bekannt sind und dass ich mich keinerlei spezieller Personalkenntnisse rühmen kann. Sie befinden sich in der gleichen Lage wie jeder Verteidiger. Die Anklage wird Sie über die Einzelheiten aufs Exakteste orientieren. Und was die Personalkenntnisse angeht, so treiben Sie Ihre Bescheidenheit ein bisschen weit. Sie sind seit 3 Jahren fast ohne Unterbrechung 24 Stunden am Tag mit dem gefreiten Buck zusammen gewesen. In letzter Zeit dient er unter Ihrer direkten Aufsicht als Sanitäter. Ich lehne diesen Auftrag ab, weil er mir bis auf den Grund meiner Seele zuwider ist. Darauf kommt es hinaus, ganz recht. Nur, dass Ihr Widerwille kein Argument gegen den Befehl des kommandierenden Offiziers ist. Ich mache Sie auf die Konsequenzen einer etwaigen Gehorsamsverweigerung aufmerksam. Ich verstehe. Auf Biegen oder Brechen also. Gut denn, ich füge mich unter Protest einem Befehl, den ich für närrisch, für unzumutbar halte. Ich danke, das genügt mir. Das Gericht tritt ohne Verzug zusammen. Sie haben mich rufen lassen, Commander. Gefreiter Buck. Sie sehen in diesem Raum Ihre Vorgesetzten versammelt. Soweit sie noch vorhanden sind. Wir haben Ihnen eine Reihe Fragen zu stellen. Ich weiß nicht. Es ist so seltsam hier. So feierlich. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Wir wollen nichts von Ihnen als die Wahrheit. Sie können sich setzen. Doch drüben, neben Dr. Cabrier. Der Doktor wird Ihnen behilflich sein. Ach so. Sie meinen wegen der Patienten. Sie wollen über die Kranken hören. Pitt Brown und Potter sind beinahe wieder hergestellt. Aber Schwierigkeiten habe ich mit Private Allison. Der sträubt sich gegen das Essen. Er jammert und stöhnt. Er sagt, er kann nicht schlucken. Ach so. Der Private Allison braucht also die ihm zugeteilte Ration nicht auf. Doch, doch. Natürlich. Ich zwinge ihn zum Essen, sonst käme er ja ganz von Kräften. Er kann sich ohnehin schon kaum noch rühren. Nur, was kann ich Ihnen sagen? Ich bin doch nicht der Arzt. Dr. Gabriel, der kann Ihnen doch viel besser Auskunft geben. Ich begreife nicht recht. Warum fragen Sie mich? Wir haben Sie nicht gefragt, Buck. Sie haben diese Auskunft aus eigenem beigesteuert. Aber warum auch nicht? Es interessiert uns zu wissen, dass einer Ihrer Pfleglinge nicht essen will. Dass er nur Ihrem Zwange nachgibt. Ja. Ich muss ihn doch zwingen. Ist doch kein Vergehen. Wir haben Ihnen keinen Vorwurf gemacht. Uns ist mit jeder Einzelheit gedient. Im Übrigen kommt es uns darauf an zu erfahren, ob Sie genau begreifen, wie es um uns steht. Selbstverständlich wissen wir alle, dass wir uns in einer bedrängten Lage befinden. Das ist ein reichlich milder Ausdruck, bedrängt. Ich will es eher dahin formulieren, dass die Existenz jedes einzelnen Expeditionsmitgliedes aufs Äußerste bedroht ist. Was quälen Sie diesen Mann? Sie sehen doch, er ist hilflos. Sie treiben ihn nur mit tiefer in die Verwirrung. Ich glaube, ich gehöre im Augenblick gar nicht hierher. Wir Herren haben eine Meinungsverschiedenheit. Ich weiß noch nicht mal, wovon Sie reden. Es wird Ihnen schon klar werden. Im Augenblick wollen wir von Ihnen nur eines wissen. Nicht wahr? Sie sind sich dessen bewusst, dass es bei allem, was in diesem Lager geschieht, um Leben und Tod geht. Sie müssen das begreifen, damit Sie den Ernst unseres Gesprächs erfassen. Ich weiß nur, dass mir unheimlich ist. Ich bitte, zu meinen dienstlichen Pflichten zurückkehren zu dürfen. Die Kameraden brauchen mich. Ich habe Sie schon einmal aufgefordert, sich zu setzen. Was sich hier abspielt, ist ein Kriegsgericht. Und Sie sind der Angeklagte. Ein Kriegsgericht? Ist doch ausgeschlossen. Hier ist gar nichts ausgeschlossen. Oh Gott. Was soll ich denn angestellt haben? Das Gericht hat Dr. Cabrier als Verteidiger für Sie bestellt. Ich habe als Koch und in der Krankenpflege das Menschenmögliche geleistet. Ist doch nicht meine Schuld, wenn die Leute sterben. Sergeant McGee, wollen Sie den Gegenstand der Anklage vortragen? In der Nacht vom vergangenen Sonnabend auf den Sonntag sind Commander Bannister, Corporal Isaac, Dr. Cabrier und ich entgegen der sonstigen Ordnung zur Nachtruhe von dieser Stube in den allgemeinen Mannschaftsraum übergesiedelt. Der Commander befahl diese Übersiedlung wegen des Mangels an Heizmaterial und wegen der Konzentration der Körperwärme, die sich aus der dichteren Belegung ergeben würde. Am nächsten Morgen, Sonntag früh, erhitzte der gefeite Buck als Kochwasser für den Frühstückstee. Das letzte Stück Brennholz war verbraucht, deshalb benutzte Buck als Feuerung eine Mischung von Sprit und englischem Stearin. Er stand am Ofen, geriet auf einmal ins Schwanken und fiel auf den Fußboden. Er ächzte, wirkte und kroch so schnell er konnte auf den Knien aus dem Raum hinaus ins Freie. Die anderen begriffen nicht recht, was sie da vor Augen sahen. Aber allmählich wurden sie alle von der Übelkeit gepackt, von wirkendem Hustenreiz, Augentränen und starkem Schwindelgefühl. Die Ofendünste, rief plötzlich der Kommando, alles raus ins Freie. Die Leute rangelten sich stöhnend aus ihren Schlafsäcken frei. Wie die Betrunkenen stolperten sie aus der Hütte raus. Aber der Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen war zu jäh und zu heftig. Es wurde ihnen schwarz vor Augen, sie verloren ihr Gleichgewicht und erstickend stürzten sie in den verharschten Schnee. Nur Buck, der sich inzwischen erhoben hatte, blieb aufrecht. Und dann erinnerte sich der Commander an den kranken Allison, der unbeweglich in seinem Schlafsack in der Hütte lag. Er kroch ins Innere zurück, riss die Lumpen aus dem Ventilationsloch über dem Ofen, damit die Giftdünste abziehen könnten und Allison nicht vollends erstickte. Und der Commander kam, um atemringend wieder ins Freie gekrochen. Er sackte zusammen und blieb ohnmächtig im Schnee liegen. Aber den anderen kam langsam ein Teil ihres Bewusstseins zurück. Sie versuchten sich gegenseitig zu helfen. Dr. Cabrier bemühte sich um Pete Brown, der laut weinend im vereisten Schnee saß und jammerte. Ich habe meine Hände erfroren, meine Finger, meine armen Finger. Korporal Isaac und ich versuchten, den Kommando aufzurichten. Das Ganze war eine spukhafte Szene mit Zurufen. Hin und her schwanken menschlicher Schatten. Dem Gewimmer des leidenden Pete Brown. Nur einer nahm an all dem keinen Teil. Der gefreite Buck. Wiewohl er als einziger kraftvoll aufrecht stand, kam er niemandem zu Hilfe. Im Gegenteil, er beobachtete das Treiben seiner Kameraden mit stieren, fast gierigen Blicken. Es sah aus, als ob er geradezu darauf wartete und hoffte, dass sie diese furchtbare Heimsuchung nicht überdauern würden. Und auf einmal, vielleicht weil er sah, dass seine verbrecherische Hoffnung sich nicht erfüllen würde, lief er davon und verschwand hinter der Hütte. Und dann erwachte der Commander zum Bewusstsein und befahl die Leute zurück in die Hütte, in der die Luft inzwischen entgiftet worden war. Er ordnete an, dass ein kurzes Dankgebet gesprochen und jedem Mann eine extra Schnitte Brot und eine Unze Rumpfe abfolgt werden sollte. Nun begab es sich, dass sich am Nachmittag der gefreite Buck erbrechen musste. Es wurde festgestellt, dass das Erbrochene zur Hauptsache aus halb zerkautem und unverdautem Schinken bestand. Und nun fiel einigen ein, dass im Tumult der morgendlichen Szene Buck hinter die Hütte gelaufen war, wo sich die Vorratskammer befand, Ein quälender und empörter Verdacht gegen Buck stieg in den Leuten auf und sie hielten auch mit entsprechenden Äußerungen nicht zurück. Der Kommandeur raffte sich endlich auf und begab sich zur Untersuchung der Vorratskammer hinter die Hütte. Die Vorratskammer war erbrochen und etwa ein halbes Pfund Schinken fehlte. Ja. Aus diesem Tatbestand ergibt sich die zwiefache Anklage, die dieses Gericht gegen den gefeiten Buck erhebt. Erstens, dass er, obgleich als einziger in kräftiger Verfassung, keinem seiner Kameraden in einer lebensgefährlichen Notlage zu Hilfe gekommen ist, wie es seine menschliche und soldatische Pflicht gewesen wäre. Und zweitens, dass er im Gegenteil diese lebensgefährliche Situation ausgenutzt hat, einen regelrechten Einbruch und einen eklatanten Diebstahl an dem kärglichen Nahrungsbestand der Expedition zu begehen, was, abgesehen von allen weiteren juristischen Folgerungen, ein Akt unsoldatischer, niedriger und ehrloser Gesinnung darstellt. Nun, Gefreiter, äußern Sie sich zu dieser Anklage. Warum sagen Sie nichts? Mir ist der Atem verschlagen. Was soll ich getan haben? Das können Sie doch nicht glauben, Kommandant. Buck, begreifen Sie, ich sitze hier als Richter. Ich werde glauben, was noch genau Untersuchung als erwiesen anzusehen ist. Man schwärzt mich an. Ich habe mich für meine Kameraden aufgeopfert. Nichts war mir zu viel. Ist das so? Dann schildern Sie mir einmal, wem von Ihren Kameraden Sie an jedem Morgen zu Hilfe gekommen sind. Und wie haben Sie ihm geholfen? Daran kann ich mich doch jetzt nicht mehr erinnern. Na, Sergeant, sagt ihr selbst, es war eine allgemeine Verwirrung. Aber das Verhalten und die Handlungen jedes Einzelnen scheinen mir ziemlich genau festzustehen. Beschreiben Sie doch einmal dem Gericht, was Sie während jener Zeit vor der Hütte getan haben. Ist es unwahr, dass Sie aufrecht standen? Ich mag es dann haben. Ich wollte weniger wissen, was Sie gedacht und gehofft haben. Wissen wollte ich, was haben Sie getan? Wem sind Sie beigesprungen, da Ihnen doch kein Opfer für Ihre Kameraden zu viel war? Sowas tut man, vergisst es im gleichen Augenblick. Nur, dass möglicherweise derjenige, dem geholfen wird, sich daran erinnert. Es erinnert sich aber, soweit ich bisher habe erkunden können, keiner daran. Muss daraus nicht das Gericht den Schluss ziehen, dass eine solche Hilfeleistung gar nicht stattgefunden hat? Wenn das Gericht erlaubt, die Verteidigung ist der Meinung, das Gericht täte gut, fürs Erste gar keine Schlüsse zu ziehen, da im Augenblick noch nichts vorliegt als eine Anklage von höchst zweifelhafter Objektivität. Herr Cabrier, das Gericht hat der Verteidigung noch nicht das Wort erteilt. Es wird das tun, sobald das Verhör bis zu einem gewissen Stadium der Klarheit fortgeschritten ist. Also, Angeklagter, Sie können sich nicht daran erinnern, dass Sie irgendeinem Ihrer Kameraden zu Hilfe gekommen wären. Das ist schlecht für Sie. Hoffen wir, dass später einer der Zeugen diesen Punkt doch noch zu Ihren Gunsten wird klären können. Aber nun das Zweite. Ist es wahr, dass Sie hinter die Hütte gelaufen sind und einen Einbruch in die Vorratskammer begangen haben? Das ist nichts als Lüge. Eine gemeine Lüge. Man will mir nur am Zeug flicken. Sie leugnen es also rundweg ab. Sie sind nicht hinter die Hütte gelaufen. Natürlich nicht. Außerdem, das kann ja jeder andere auch getan haben. Vielleicht hat man mich verwechselt. Was weiß ich? Aber dass Ihnen am Nachmittag des gleichen Tages übel wurde, dass Sie sich erbrechen mussten. Das wissen Sie doch noch, oder? Gott, ich kann mich an Einzelheiten nicht so genau erinnern. Das war vorgestern Nachmittag, Angeklagter. Sie sind doch nicht derart getrübten Geistes, dass Ihr Gedächtnis nicht zwei Tage zurückreichte. Ich bestreite es ja nicht. Ich sage nur, ich kann mich nicht entsinnen. Dann lassen Sie sich also erinnern. Die ganze Expedition kann es bezeugen. Sie mussten sich erbrechen und der erbrochene Mageninhalt bestand aus Schinkenstücken, die Sie offenbar hastig heruntergeschlungen hatten und daher nicht verdauen konnten. Das ist ein außerordentlich schwerwiegendes Indiz gegen Sie, Buck. Vielleicht war es gar kein Schinken. Man kann sich geirrt haben. Man hat sich nicht geirrt. Tatsache ist, dass es erst diese Beobachtung war, die den Verdacht Ihrer Kameraden erregte und mich schließlich zwang, eine Untersuchung in die Wege zu leiten. Warum muss denn gerade ich der Schuldige gewesen sein? Weil vom Morgen bis zum Nachmittag niemand den Mannschaftsraum verlassen hat. Und am Morgen nur ein einziger dabei beobachtet wurde, wie er hinter die Hütte lief. Sie, Angeklagter Buck. Monsieur Bannister, ich protestiere. Das Gericht setzt mit seinen inquisitorischen Fragen den Angeklagten einer intellektuellen Pression aus, der geistig nicht gewachsen ist. Dass Sie den Mann in eine ausweglose Klemme getrieben haben, muss ich um die Gelegenheit bitten, meine Gegenargumente vorzubringen. Andernfalls ich mich genötigt sehe, diese mir aufgedrungene Verteidigung niederzulegen. Das Gericht erteilt der Verteidigung das Wort. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass die rhetorische Leistung unseres Freundes McGee, diese hand- und charakterfeste Anklagerede, mich, vielleicht weil ich als Naturwissenschaftler an akkurates Denken gewöhnt bin, durch ihren Mangel an Objektivität in ehrliches Erstaunen versetzt hat. Jedenfalls ist er mit einer Wendigkeit in die Rolle des Staatsanwaltes geschlüpft, die meines Erachtens jeder gerechten Seele dekutant sein muss. Wenn wir in unserer todesstarren Eissteppe uns schon zu einer derart ausgefallenen Veranstaltung hergeben, wie es dieses Gericht ist, müssten wir wenigstens nach Kräften dafür sorgen, dass die fragwürdige Gelegenheit nicht völlig zur Komödie ausarte. Jeder verantwortungsvolle Teilnehmer wird sich das zweifelsohne angelegen sein lassen. Nicht so der Sergeant McGee. Herr, kommen Sie zur Sache. Pardon, ich bin bei der Sache. Sie müssen mich missverstanden haben. Ich sagte und wiederhole, die Anklage des McGee ist ein Mixtum Compositum aus sachlichem Bericht, Suggestionen und Unterstellungen. Ein Beispiel für viele. Mit unverstörter Unbekümmertheit behauptet McGee, kraftvoll habe der gefreite Buck aufrecht gestanden. Als einziger sei er in kräftiger Verfassung gewesen. Nun bitte ich Sie, meine Herren, woher weiß McGee, woher kann er wissen, dass Buck kraftvoll oder in kräftiger Verfassung gewesen ist. Zumal er ein paar Minuten zuvor wahrheitsgemäß festgestellt hat, dass Buck beim Ofen zu Boden stürzte und würgend auf den Knien hinauskroch. Mit ganz und gar keinem Grade von Zuverlässigkeit kann McGee uns glauben machen, er hätte Bucks körperlich-seelischen Zustand an jenem Morgen beurteilen können. Zu einer solchen Beurteilung fehlt ihm alles. Verstandesschärfe, Sensitivität, Bildung. Ich könnte seine gesamte Philippika hier Punkt für Punkt entkräften, aber um diese abscheuliche Posse so weit wie möglich abzukürzen, begnüge ich mich, die wesentlichsten Punkte herauszugreifen. Der erste Vorwurf gegen den Gefreiten lautet, dass er, obwohl aufrecht stehend, kraftvoll aufrecht stehend, keinem Kameraden zur Hilfe geeilt wäre. Woraus will man abnehmen, dass nicht umgekehrt Buck der Hilfe durch seine Kameraden bedürftig gewesen ist? Die Tatsachen lassen genauso gut eine gegenteilige Deutung zu. Aufrecht stehen kann auch ein halb bewusstloser und der stierende Blick legt es geradezu nahe, dass er in einer gewissen Erstarrung sich befunden hat, einem starrkrampfähnlichen Zustande. Ich darf das Gericht bitten, auf meine Aussage in diesem Zusammenhang Gewicht zu legen, weil ich in dieser Versammlung als Arzt der Einzige bin, der sich sachverständig darüber äußern kann. Sie, Dr. Cavalier, sind als Verteidiger bestellt, nicht als Sachverständiger. Es fällt Ihnen gewiss schwer, Sergeant, das zu kapieren. Ich kann mich meiner Sachverständigkeit nicht erwehren, auch nicht, wenn ich als Verteidiger spreche. Das Gericht stimmt mit der Verteidigung überein. Eine fachkundig-ärztliche Bewertung der Umstände ist von Interesse für die Urteilsfindung und also durchaus zuzulassen. Oh, ich danke dem Gericht für seine Aufgeschlossenheit. Fahre fort. Als zweites erhebt die Anklage gegen den gefreiten Buck einen Vorwurf erheblich ernsthafterer Natur, der dahin geht, er sei die Verwirrung der morgendlichen Stunde nutzend hinter die Hütte geeilt und habe dort einen Einbruch in die Vorratskammer und einen Schinkendiebstahl begangen, den McGee in seiner massiven Ausdrucksweise als einen Akt niedriger Gesinnung charakterisiert. Niemand von uns in diesem Raume, meine Herren, hat, soweit ich weiß, den Vorgang mit Augen gesehen. Der Commander lag in tiefer Ohnmacht, der Sergeant McGee und Corporal Isaac waren um den Commander und ich war um den jammernden Pete Brown bemüht, der seinerseits mit dem Schmerzen an seinen abfrierenden Fingern beschäftigt war. Als Gewehrsleute bleiben Potter, Bitterblick und Eskimo Joe, deren etwaige Aussage also als einzige Belastung zu gelten hat. Ich bitte zu beachten, ich sage nicht, die Beschuldiger lügen. Es ist psychologisch sehr wohl möglich, dass es ihre Einbildungskraft ist, die ihnen das Bild des davonlaufenden Gefreiten vorgegaukelt hat. Ich will aber einmal, obgleich man ja im Zweifelsfalle zugunsten des Angeklagten entscheiden soll, im Gegenteil, zugunsten der Anklage annehmen, die Leute hätten tatsächlich am Morgen Buck hinter die Hütte laufen sehen und sich nur nichts dabei gedacht. Buck sagt, ich bin nicht hinter die Hütte gelaufen. Die anderen sagen, und wieder nehme ich an, sie sagen es guten Glaubens, er ist hinter die Hütte gelaufen. Dann steht Aussage gegen Aussage und eine ist so viel wert wie die andere. Sie dürfen nicht vergessen, wir alle sind durch die außergewöhnliche Härte und Ungunst unserer Existenz nicht mehr als normale Menschen zu betrachten. Unsere psychischen Funktionen und Reaktionen, die Prozeduren unserer Hirntätigkeit und unseres Gedächtnisses und auch unsere sinnlichen Wahrnehmungen sind nicht mehr zuverlässig. Hunger, der eisige Frost, das schubweise Versagen der Blutversorgung unseres Gehirns, das alles macht uns nur allzu leicht zu Opfern unserer Halluzinationen. Die bedauerliche Wahrheit ist, dass unser aller Bekundungen mit Vorsicht, ja mit äußerstem Skeptizismus aufgenommen werden müssen. Nun meint aber die Anklage, einen sozusagen unwiderlegbaren Beweis des Buckschen Mundraubs in Händen zu haben. Die Schinkenstücke in Bucks Mageninhalt erwiesen über jeden Zweifel hinaus, dass Buck an eben diesem Morgen Schinken entwendet und hastig verschlungen haben müsse. Die Schinkenstückchen waren nur halb zerkaut und halb verdaut. Nun war aber am Vortage, am Sonnabend, zur Hauptmahlzeit Schinken ausgegeben worden und der erfahrenste Facharzt auf Erden wäre außerstande, den Nachweis zu liefern, dass diese sonnabendliche Schinkenkost am Sonntagnachmittag schon hätte verdaut sein müssen. Bedenken Sie, dass unsere Organe in ihren Leistungen beträchtlich herabgesetzt und verlangsamt sind. Bedenken Sie ferner, dass Buck als einziger die Giftdünste am Ofen direkt eingeatmet hat und dass seiner Vergiftung die Konfusion vor der Hütte eine weitere nervöse Schädigung beigetragen haben mag. So werden Sie einsehen, dass das Hauptbeweisstück der Anklage alles andere als beweiskräftig ist. Meine Argumente zusammenzufassen: Es gibt keinen Hauch eines Beweises, dass Buck böswillig seinen Kameraden eine Hilfeleistung versagt, geschweige, dass er auf ihren Tod gehofft habe. Und es gibt zweitens keinen Beweis dafür, dass er hinter die Hütte lief und aus der Vorratskammer Schinken entwendete. Mit anderen Worten, die Anklage gegen den gefreiten Buck steht auf dermaßen lahmen Füßen, dass ein Gericht darauf unmöglich eine Verurteilung gründen kann. Es liegt mir fern, das Verantwortungsgefühl des Gerichtes unter dem Vorsitz von Commander Bannister anzuzweifeln. Demzufolge bin ich überzeugt, Sie werden zu dem gleichen Schluss gelangen wie ich. Der gefreite Buck ist unschuldig. Er ist in allen Punkten der Anklage freizusprechen. Das Gericht dankt der Verteidigung für ihre interessanten Ausführungen. Allerdings kann ich Ihnen nicht verschweigen, Dr. Cabrier, dass manche Argumente Ihres Plädoyers leicht und überzeugend zu widerlegen sind. Eine Aussage ist nicht ebenso viel wert wie die andere. Die Bugs leugnet seine eigene Schuld aus Angst vor Urteil und Strafe. Die andere, drei- oder vierfach bestätigte Angabe hingegen, dient keinerlei persönlichem Interesse und muss daher wohl als objektive Bekundung einer Beobachtung eingeschätzt werden. Haben Sie, Monsieur Bannister, allen Ernstes nie von dem uralten Trieb der Menschen gehört, für all und jedes einen Schuldigen zu finden, einen Sündenbock, der sozusagen für das Unglück aller übrigen geschlachtet werden muss? Diese atavistische Triebhaftigkeit kümmert sich den Teufel um die Wahrheit. Sie gilt der Befriedigung hämischer und grausamer Impulse. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dieses sogenannte Kriegsgericht sei eine Gelegenheit, die die erwähnte trübe Impulsivität sich am Ende zu ihrer eigenen Befriedigung selbst geschaffen hat. Die Einstellung, die sich in Ihrer letzten Bemerkung kundtut, ist genau das, was ich als zweiten Einwand gegen Ihre gewiss geistvollen Ausführungen ins Feld zu führen habe. Und die meines Erachtens Ihrer Argumentation fast alle Schlagkraft raubt. Schade. Ich kann nicht hoffen, Sie zu überzeugen. Aber ich fordere Sie auf, davon Kenntnis zu nehmen, dass dieses Gericht sich unter schwersten Bedenken gegen sich selbst konstituiert hat. Und zwar allein aus dem unabweisbaren Grunde, dass eine richterliche Prozedur der einzige Weg ist, die gefährlich schwelende Erregung wegen der inkriminierten Vorfälle zu beruhigen, indem sie sie sachlich klärt und nötigenfalls zur Söhnung bringt. Im Übrigen herrscht von geringfügigen Ausnahmen abgesehen in dieser Expedition ein vielfach erwiesener Geist echter soldatischer Kameradschaftlichkeit. Was Sie nicht sagen. Also inkriminierte Zwischenfälle richterlich zur Söhnung bringen. Wenn Sie wüssten, wie verräterisch schon allein Ihr Vokabular ist. Herr Dr. Cabrière, hören Sie mir zu. Ich habe der Verteidigung das Wort erteilt. Ich habe zugelassen, dass sie sich des Wortes in einer überaus anzüglichen Weise bediente. Ich werde nicht zulassen, dass sie damit fortfährt und die Autorität dieses Gerichtes durch weitere Anwürfe zu unterminieren versucht. Es gibt einen disziplinarischen Schutz gegen derlei Übergriffe. Ich hoffe, ich habe mich deutlich ausgedrückt. Und somit schreiten wir zum Zeugenverhör. Corporal Isaac, lassen Sie zunächst einmal Potter und Pete Brown eintreten. Private Potter, am letzten Sonntagmorgen, als wir uns alle an den Ofendünsten aus Sprit und englischem Stearin vergifteten, ist Ihnen da, als Sie aus der Hütte ins Freie kamen, das Verhalten des gefreiten Buck aufgefallen? Nicht, dass ich wüsste, Sir. Er war vielleicht ein bisschen komisch. Er stand etwas abseits. Und während wir herumtorkelten oder in den Schnee fielen, beobachtete er uns, wenn ich so sagen darf, mit Stielaugen. Ähnlich wie ein Baumfrosch die Fliege anglotzt, die er verschlucken will. Bedeutete dieser Blick denn etwas Besonderes? Hat da irgendjemand etwas getan, Gutes oder Böses? Ivo, weder noch. Er hat nur geglotzt. Ne? Ist er später, bevor wir in den Mannschaftsraum zurückkehrten, irgendwo hingelaufen? Klar, er ist hinter die Hütte gerannt und er hat geklaut. Es war ja eine barbarische Schweinerei und ich hätte ihm deshalb die speckige Kehle am liebsten mit einem schadigen Messer durchgesäbelt. Aber heute denke ich anders darüber. Ist einer denn noch er selbst, wenn er dauernd so fürchterlichen Kohldampf schiebt? Wenn ich meine Meinung äußern darf, die Gentlemen sollten ein Auge zudrücken. Es war wohl bloß so ein Raptus. Es gefällt mir, dass Sie ein gutes Wort für Ihren Kameraden einlegen. Aber in Ihrer Eigenschaft als Zeuge haben Sie ja nichts als Tatsachen zu bekunden. Haben Sie gesehen, dass Buck hinter die Hütte gelaufen ist? Nein. Gesehen? Nein. Das hätte ich gar nicht gekonnt. Die Kälte würgte mir die Puste ab. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel auf meinen Allerwertesten ins Eis. Mir war ganz blümerand. Allerdings, als dann am Nachmittag das Malheur mit Buck passierte, da war mir, als hätte ich ihn morgens laufen gesehen. Aber beschwören könnten Sie es nicht? Nein, Commander Sir, nein, das kann ich nie machen. Beim besten Willen nicht. Oh, Sie sollen sich keineswegs gedrängt fühlen. Unter den bekundeten Einschränkungen verliert diese Zeugenaussage absolut jede Beweiskraft. Das Gericht stimmt mit der Verteidigung überein. Also nun zu Ihnen, Private Pete Brown. Wissen Sie etwas über das Verhalten des gefreiten Buck? Ich weiß, was wir alle wissen. Damit nicht abermals ein Missverständnis aufkommt. Was wissen Sie aus eigener Beobachtung, und zwar mit solcher Bestimmtheit, dass Sie es beeiden könnten? Commander Sir, ich bin ein schwer leidender Mensch. Seit jenem gottverfluchten Sonntagmorgen habe ich nicht eine Stunde in Ruhe schlafen können. Derart leide ich. Herr, ich stamme aus Kanada, aus dem nördlichen Quebec. Die Winter da oben sind berüchtigt, aber alles, was ich da am Frost erlebt habe, ist im Vergleich die reine Sommerfrische. Was ich an jenem Sonntagmorgen an Schmerzen auszustehen gehabt habe, das ist über alle Beschreibung. Commander, Ich habe, der Himmel weiß, wie lange bewusstlos gelegen. 5 Minuten länger und ich wäre ganz erfroren. Ihre Leiden sind hinlänglich bekannt, Private. Wollen Sie sagen, dass Sie infolge Ihrer Schmerzen unfähig gewesen wären, etwas zu beobachten? Das soll mir mal einer vormachen. Und dann soll ich es noch auf mein Gewissen nehmen und einen Eid leisten. Und von beobachten kann bei einem Menschen, der so hündisch leidet, überhaupt keine Rede sein. Die Verteidigung hat das Gefühl, dass das Gericht mit seinen Zeugen wenig Glück hat. Die Zeugen können abtreten. Schicken Sie Biederblick und Eskimo-Joy herein. Hören Sie, Private Biederblick, zunächst zu Ihnen. Sie haben mir gestern ausführlich von den Vorgängen am letzten Sonntagmorgen berichtet. Wollen Sie von Ihrem Bericht alles, was sich auf die Aufführung des gefreiten Buck bezieht, möglichst genau wiederholen? Zu Befehl, Commander. Es ist mir peinlich, aber der Mann hat ein Betragen an den Tag gelegt, das von seiner sonstigen Betulichkeit ziemlich schroff abstach. Zunächst mal hat er am seelischen und körperlichen Erleben der Kameraden gar keinen Anteil genommen. Er hielt sich ganz für sich. Er stand mit geballten Fäusten da und starrte uns einen nach dem anderen an. Ich kann mir nicht helfen, der Kerl sah tückisch aus wie einer, der nichts Gutes im Schilde führt. Und Tatsache ist wenigstens, dass er, obwohl er doch unser Sanitäter ist, gar nicht daran dachte, uns irgendwie behilflich zu sein. Potter erinnert sich nicht daran, aber ich weiß es. Potter stürzte in einem Schwindelanfall ins Eis. Da bemerkte er Buck und rief in seiner Not, Mann, Buck, rief er, hilf mir doch. Aber Buck starrte ihn nur an und rührte Moment. Sich nicht. Moment. Wenn Sie genügend bei Kräften waren, derart exakte Beobachtungen anzustellen, warum sind Sie dann nicht Ihrerseits dem Potter beigesprungen? Der Herr Doktor ist immer so scharf und streng. Ich habe ihm beigestanden, ich habe ihm aufgeholfen und ihn gestützt, damit er nicht wieder in den Schnee fiele. Dr. Cabrier, es ist nicht die Verteidigung, sondern das Gericht, das den Zeugen befragt. Nachher steht er Ihnen zum Kreuzverhör zur Verfügung. Mein ewiger Mangel an Form. Ich danke für die Korrektur. Bitte. Weiter in Ihrem Bericht, Biederblick. Sehr wohl, Sir. Die Situation war die, dass wir alle einer um den anderen bemüht waren. Da besann sich Buck auf einmal. Er guckte kurz um sich, dann rannte er, so rasch ihn seine Beine trugen, hinter die Hütte. Er blieb nicht lange weg. Ich würde schätzen, 5 oder höchstens 7 Minuten. Da kam er wieder zum Vorschein. Ich hätte mir vielleicht nicht viel dabei gedacht, aber seine ganze Art hatte etwas Schleichendes, etwas Heimliches. Ich behielt ihn genau im Auge. Und da sah ich, dass er kaute und schluckte. Seine Lippen waren fettig. Er wischte sie mit dem Handrücken ab. Sie haben aber doch bis zum Nachmittag zu niemandem irgendeine Bemerkung darüber gemacht. Nein, Commander. Dass der Mann, der zur Pflege aller anderen bestimmt war, sich an unserem Mundvorrat vergriffen haben sollte, das war eine solche Gemeinheit, das traute ich ihm doch nicht zu. Aber am Nachmittag dann, als er sich erbrechen musste, da waren Sie überzeugt, dass der Augenschein Sie nicht betrogen hatte. Zu Befehl, Commander, so war's. Sind Sie bereit, diese Aussage zu beeiden? Doch ja, Sir, was ich gesagt habe, ist absolut wahr. Nicht wahr, Private Biederblick. Sie bedenken, dass Ihre Angabe eine sehr schwere Beschuldigung darstellt und dass sie für den Beschuldigten die ernsthaftesten Konsequenzen haben kann. Der Mann will mir übel. Er hat sich das aus der Luft gegriffen. Er will mich nur mit Dreck bewerfen. Was ich gesagt habe, stimmt Wort für Wort, so wahr mir Gott helfe. Ich nehme es auf meinen Eid. Dr. Cabrier, Ihr Zeuge. Sagen Sie, Private Biederblick, erinnere ich mich recht, Sie hatten Pech in Ihrer militärischen Karriere. Sie waren schon Gefreiter, aber dann unterliefen gewisse Unregelmäßigkeiten oder Unzulänglichkeiten. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Jedenfalls, der Commander sah sich veranlasst, Sie wieder zum Private zu machen. Ja. Und das hatte ich Ihnen zu verdanken. Sie sind degradiert worden, ganz gleich aus welchem Grunde. Zur selben Zeit wurden Sie von der Krankenpflege abberufen, weil Sie sie nach ärztlicher Ansicht schlecht versahen. Buck avancierte zum Gefreiten und wurde an Ihrer Stelle Sanitäter. Na und? Ich konnte mich gegen Ihren Chauvinismus ebenso wenig wehren wie gegen Bucks Streberei. Was soll das heißen, mein Chauvinismus? Sie haben mir nicht verziehen, dass ihr Franzosen anno 70, 71 was auf eure roten Hosen gekriegt habt. Aber lassen Sie sich gesagt sein. Ich bin zwar deutscher Abstammung, aber ich bin Amerikaner, verstehen Sie? Ich bin ein gedienter Soldat der amerikanischen Armee. Ich nehme an, man wird Sie wegen dieses unerhörten Ausfalls gegen mich, Ihren Vorgesetzten, nach Beendigung des Verfahrens zur Verantwortung ziehen. Sie, mein Vorgesetzter, dass ich nicht... Kommen wir zur Sache zurück. Der Posten des Sanitäters ist in dieser Expedition mit gewissen Privilegien ausgestattet. Er bekommt für seine Dienstleistung, die ihn bei genügendem Pflichtbewusstsein manchmal auch nachts wach hält, eine kleine Extra-Ration. Die gingen verloren. Als Buck an Ihrer Stadt zum Sanitäter bestellt wurde. Das habe ich Buck nicht geneidet. Aber er hat mir mit seiner Anschmeißerei bei den Vorgesetzten die Arbeit weggenommen. Ich habe ein besonderes Gespür für Kranke. Das liegt mir im Blut. Was weiß denn Buck davon? Er wollte nur das bisschen mehr Futter haben. Knopf, der von meinem Kragen abgerissen und an seinem angenäht wurde. Das Gericht gestattet, mein kurzes Gespräch mit dem Private Biederblick hat wohl über jeden Zweifel hinausgeklärt, was ich als Verteidiger geklärt haben wollte. Biederblick fühlt sich von dem Angeklagten Buck geschädigt, im Materiellen sowohl wie auch in Belangen seiner Ehrsucht. Unmöglich kann man ihm die Zuverlässigkeit eines objektiven Zeugen zusprechen. Ich beantrage, dass seine Aussagen als ungültig bewertet werden. Die Bewertung muss die Verteidigung dem Gericht überlassen. Immerhin stelle ich fest, dass, was Biederblick bezeugt hat, sich im Großen und Ganzen mit den früheren Zeugenaussagen deckt, nur dass es im Detail akkurater ist. Wir werden sehen, ob und wie weit seine Auskünfte sich weiter erhärten lassen. Vielleicht kann unser letzter Zeuge uns behilflich sein, der Hundeschlittenführer Joe Edwards. Sie haben gehört, Eskimo Joe, was Private Biederblick hier ausgesagt hat. Wohl, gehört. Ich habe alles gehört mit Ohr. Aber verstanden, nein, nicht viel. Die Herren sind alle meine Herren. Ich weiß nicht die Geschichte zwischen ihnen. Ich wusste von den Hunden. Die Hunde sind tot, verhungert. Ich habe nichts zu sagen, bitte. Nun lassen Sie uns sehen. Sie haben doch den Sonntagmorgen miterlebt. Sie waren dabei. Dabei? Was haben Sie getan? Getan? Ja, oder waren Sie zu krank, um etwas zu tun? Nein, ich... Nur kurze Zeit, etwas übel. Die Herren haben gelitten. Die armen Herren. Mr. Pitt Brown musste furchtbar weinen. Ach, was hatte er für Schmerzen. Ich habe überall geholfen. Wenig, viel zu wenig. Zu dumm, Mr. Commander, nicht geschickt. Für die Hunde wusste ich Hilfe, aber nicht für die Herren. Immerhin haben Sie wahrgenommen, was um Sie herum vorging. Nicht viel. Nicht klug genug. Aber so viel haben Sie wahrgenommen, dass der gefreite Buck allein abseits stand, oder? Oder? Sie haben bemerkt, dass er niemandem in seiner Not beisprang. Er war gefroren. Er litt, er hatte wahnsinnige Augen. Biederblick jedoch behauptet, dass... Mr. Biederblick ist ein guter Mann, ein sehr guter Mann. Ich kann nichts sagen. Bitte. Lassen wir die psychologischen Deutungen beiseite. Sie bestreiten nicht die Tatsache, die Biederblick angibt. Buck stand allein, starrte die Leute an und half keinem. Ja, oder lügt Biederblick? Nein, nein, Mr. Biederblick lügt nicht. Ihr sehr redlicher Mann... Nein, scheiden Sie sich schon, Mensch. Entweder Biederblick lügt oder Buck ist in einer verdammten Bredouille. Beiden können Sie nicht zum Maule reden. Ich rufe Sie zur Ordnung, Doktor. Sie unterbrechen schon wieder. Sie haben also, Eskimo Joe, die starre Apathie bemerkt, mit der der gefreite Buck das Treiben der anderen im Schnee beobachtete. Beobachtet? Haben Sie auch bemerkt, dass er dann auf einmal, wie in einem jähen Entschluss, davonrannte? Und zwar hinter die Hütte. Mr. Buck ist manchmal plötzlich ein Gedanke und hui, dann tut er's. Aber das ist nicht böse. Die strikte Wahrheit. Sahen Sie Buck davonlaufen? Aber ich tat anderes. Ich holte die Flinte aus der Hütte. Ich wollte auf die Jagd ein paar Eiderenten schießen. Wir haben kein Jagdglück mehr, keine Eiderenten. Nichts geschossen. Welchen Weg nahmen Sie, als Sie zur Jagd aufbrachen? In welcher Richtung gingen Sie? Ufer. Ja, aber dann kamen Sie ja hinter der Hütte vorbei. Fast überhaupt nicht. Was soll das heißen? Nein, ich habe nichts gesehen. Ich dachte an die Vögel, guckte auf den Boden. War vereist, sehr glatt. Eskimo Joe, Sie stehen hier als Zeuge. Ja. Sie sind ein ehrlicher Mann. Sie müssen Buck gesehen haben. Wo haben Sie ihn gesehen? Bei der Vorratskammer. Das ist eine Suggestivfrage. Die Verteidigung protestiert. Die Verteidigung schweigt. Zeuge, Sie sahen den Angeklagten Buck bei der Vorratskammer. Bei der erbrochenen Vorratskammer. Ja, aber Mr. Buck Koch. Hat ja mit Vorräten zu tun, ist nichts Verdächtiges. Sie haben den Angeklagten am Ort des Verbrechens gesehen. Was tat er? Aß er? Er schluckte. Man tut das in großer Kälte. Der Mund wird trocken. Waren seine Lippen auch trocken? Nein, nicht wahr? Sie waren mit Fett beschmiert. Sie glänzten. Das Licht von dem funkelnden Eis spiegelt sich in Mr. Bucks Lippen. Joe Edwards, Sie können zwei und zwei zusammenzählen. Sie waren Zeuge des verbrecherischen Anschlags, der hier zur Verhandlung steht. Sie reden diesen Idioten in eine Gewissheit hinein, die er von sich aus in keiner Weise besitzt. Eskimo Joe, wissen Sie, was ich glaube? Nein, bitte. Die Flinte, die Eiderenten, das alles waren Vorwände. Sie wollten gar nicht zur Jagd. Aber ich... Als Sie Buck davonrennen sahen, ahnten Sie, dass er drauf und dran war, diesen verächtlichen Diebstahl zu begehen. Sie wollten ihn davor bewahren, aber es war zu spät. Bucks Gier griff zu rasch und zu energisch zu. Das Einzige, was Sie mit Ihrer Flinte bewerkstelligen konnten, war, ihn zu hindern, dass er die letzte Hemmung verlor und die Kammer kahl raubte. Kann ich sagen. Mr. Buck, sehr guter Mann. Die Götter haben uns viel Hunger geschickt. Mr. Commander, vergessen Sie das Schlimme. Bitte. Dr. Cabrier, Ihr Zeuge. Ich habe kaum Fragen an diesen exotischen Gewehrsmann. Biederblick hat zu viel Animosität, dieser Tranfresser zu wenig. Er will aller Leute Freund sein und wagt keinen auf den Zeh zu treten. Der Wahrheitsgehalt seiner Bekundungen, die sich permanent widersprechen, ist gleich null. Ich wüsste nicht den allermindesten Einwand, der sich gegen Eskimo Joes Aufrichtigkeit erheben ließe. Sieh da, unser Friedensapostel Menuchin Isaac, pardon, Isaac aus Kalamazoo in Michigan. Bisher stumm wie ein Trappist und auf einmal mischt er sich zur Unzeit ins Kreuzverhör ein. Nun, ich verstehe die sozial zu kurz gekommenen, die einander auf die Schulter klettern, um größer zu erscheinen. Gestatten Sie, junger Mann, jetzt rede ich. Ich sage, kann man das Gestotter dieses Hundeliebhabers irgendwie ernst nehmen? Erstens bestätigt es nicht einmal die Behauptungen der Anklage. Zweitens ist dieser Eingeborene der Sprache zivilisierter Menschen nicht mächtig. Ein Vogelgehirn, ein Mietling. Herr Cabrier, ich möchte nicht in Ihren Fehler verfallen. Aber ich muss Sie unterbrechen, damit Sie sich nicht weiter in Unfairness gegen den Zeugen verrennen. Joe Edwards ist in gleicher Weise ein Mietling dieser Expedition wie Sie. Nur, dass Sie ein paar Tage vor ihm in Godhaven zu uns stießen. Er hat bedeutende Dienste geleistet. Er hat als Reiseführer zusammen mit Sergeant McGee von Fort Conger aus eine Exkursion unternommen und ist bei dieser Gelegenheit an den nördlichsten Punkt der Erde gelangt, den je ein Mensch erreicht hat. Dies stellt ein Ruhmesblatt in der Geschichte unserer Expedition dar. Amerika wird ihm Dank wissen. Darf ich daran erinnern, Kommandant, dass Eskimo Joe vor noch nicht langem einen Eisbären erlegt hat? Das einzige Stück Großwild, das uns in diesen Regionen entsetzlicher Leere zu schießen geglückt ist. Die Herren legen sich aber ins Zeug. Das, wie sagten Sie doch, Ruhmesblatt der Geschichte will ich ja gelten lassen. Aber dass Sie materialistischerweise sogar den erjagten Eisbären anführen, finde ich komisch. Macht die Witternase des Jägers ihn auch zum brauchbaren Zeugen? Sie haben sich den Bauch dadurch vollschlagen können. Sonst wählten Sie uns heute nicht mit Ihrer Rabulistik. Ich muss Sie zur Ordnung rufen, McGee. Mäßigen Sie sich. Die Verteidigung spricht. Einigen wir uns darauf, dass dem trefflichen Eskimo Joe Gott weiß, welche goldenen Lorbeerblätter gebühren. Durch Geistesschärfe und Charakterfestigkeit hat er sich jedenfalls nicht verdient. Er ist ein schleimiges Wesen. Es muss jeden anständigen Menschen reizen, dass er nicht Ja und nicht Nein sagen kann. Merken Sie denn nicht, dass es eine Güte in Eskimo Joe ist, was ihn so undeutlich macht? Eskimo Joe ist eine Seele ohne Falsch. 3 Jahre aufopfernder Hilfsbereitschaft, die jeder von uns erfahren hat, sprechen für ihn. Dagegen kommt eine haltlose Beschimpfung, die sich aus 5 Minuten brausender Anmaßung ergibt, nicht auf. Lassen Sie, Isaac. Das Gericht nimmt an, dass die Verteidigung mit ihrer Argumentation am Ende ist und hat sich nunmehr mit der Urteilsfindung zu befassen. Wir danken Ihnen, Herr Dr. Cabrier. Wollen Sie sich bitte mit Ihrem Mandanten und den beiden Zeugen Widerblick und Eskimo Joe in den Mannschaftsraum begeben? Oh, da muss ich doch sehr bitten! Glauben Sie, Sie könnten mich zur Aufführung dieser schandbaren Burleske einspannen und im Augenblick der Entscheidung hinausweisen wie ein Lakaien, der nicht mehr benötigt wird? Sie haben Ihre Gelegenheit als Verteidiger gehabt und genutzt. Gut oder schlecht, wie man es nehmen will. Bei der Urteilsfindung hat die Verteidigung kein Wort. Wie Sie wünschen. Ich wünsche den Herrschaften ein unterhaltsames Gespräch. Und damit absentiere ich mich. Wir drei sind allein. Äußern Sie sich knapp und klar. Was halten Sie von der Sache? Sergeant McGee. Ich glaube nicht, Sir, dass die Verhandlung das Bild wesentlich geändert hat. Sie sehen Bucks Schuld als erwiesen an, wie? Kommt es auf Meinung an, Sir? Mr. Bannister, ich will nicht sagen, man könnte Bucks Schuldlosigkeit behaupten. Aber ebenso wahr ist es, dass seine Schuld nicht schlüssig zu beweisen ist. Was gegen ihn vorgebracht wird, lässt sich allenfalls durch ein System von Indizienbeweisen stützen und das genügt nicht, ihn zu verdammen. Ich denke, Sie haben Unrecht. Ich denke sogar, Sie wissen, dass Sie Unrecht haben. Es gibt keinen begründeten Zweifel an Bucks Schuld. Schuld, Mr. Bannister, ist ein überaus vieldeutiger Begriff. Er ergibt sich aus wandelbaren Beziehungen zwischen der Seele, der Natur des zu beurteilenden Menschen und seinem Tun. Eine konstante Größe ist die Schuld des Menschen nicht. Im Falle des gefreiten Buck fühle ich mich gedrängt, einen apodiktischen Spruch, er sei schuldig, abzulehnen. Befinden wir uns in einer theologischen Diskussion, so würde ich sagen, Ihr Standpunkt sei hörenswert. Dies ist ein disziplinarisches Verfahren. Sie haben entweder Gegenbeweise und sachliche Einwände gegen die Anklage oder Sie sprechen den Angeklagten schuldig. Ich bin nicht ganz überzeugt, Commander, dass man diesem scharfen Standpunkt zustimmen muss. Ich bin überzeugt, dass man ihm nicht zustimmen darf. Sie wünschen mich nachsichtig, nicht wahr? Tja, wer wäre es nicht gern? Aber wenn wirklich Buck mit Nachsicht gedient wäre, den anderen Überlebenden und ihrer Sicherheit wäre nicht damit gedient. Buck wird weiter stehlen. Er war bisher ein kleiner Übeltäter, ein Dieb. Er kann nun ein großer Missetäter werden, ein Mörder. Deshalb ist sein Verbrechen, das man heute als lästlich betrachten könnte, im Potenziellen ein Kapitalverbrechen. Seine Aburteilung ist eine Notwendigkeit, der das Gericht sich nicht entziehen kann. Ihrer Unbeugsamkeit lässt sich nur mit Unbeugsamkeit begegnen. Ich stimme gegen den Schuldspruch. Sie sind im Irrtum, Corporal Isaac. Ich habe Sie und Sergeant McGee zu Beisitzern des Kriegsgerichtes bestellt, nicht zu Richtern. Ihnen beiden steht nur eine beratende Stimme zu. Die Entscheidung fälle ich. Warum haben Sie uns den falschen Anschein aktiver Mitwirkung aufgebürdet? Habe ich das? Sie durchschauen nicht, mit wie viel Formalitäten der kommandierende Offizier einer isolierten Expedition zu rechnen hat. Die Führung des Signal Corps, das Kriegsministerium, der Kongress, der Senat, Ihnen allen und einer Presse und Öffentlichkeit, die nicht unbedingt guten Willens sind, schuldet der Rechenschaft und muss möglicherweise Rede und Antwort stehen. Und die Chance, dass ich das bei Lebzeiten zu tun haben werde, ist Gottlob gering. Umso wichtiger, dass in unseren Aufzeichnungen, die man vielleicht einmal finden wird, peinliche Ordnung herrsche. Sie verzeihen meine Zudringlichkeit, Sir. Sie erinnern sich, ich bin der Zweite im Kommando. Der Zweite in der Nachfolge. Ich hoffe, Sie haben mich nicht missverstanden. Na wohl. Wenn Sie den Angeklagten schuldig sprechen, was bedeutet das? Haben wir bei der Bestimmung des Strafmaßes auch nicht mitzureden? Es ist darüber nicht zu reden, Sie wissen es. Tja, ich fange allmählich an zu begreifen. Sie haben das Urteil schon gefällt. Sie hatten es bereits gefällt, bevor Sie dieses Gericht beriefen. Und wenn? Was kann das Ihnen ausmachen? Sie werden mir einmal dafür danken. Sie sind sehr jung, Isaac. Sie wissen noch nicht, wie einsam Verantwortung macht. Sie werden es erfahren. Jeder, der etwas taugt, erfährt es eines Tages. Das ist der Ernst im Leben des Mannes. Übrigens kann er sich trösten. Er erfährt die Einsamkeit nur ein bisschen früher als die Unwissenden. Zu denen kommt sie spätestens im Tode. Zu welcher Strafe ist der gefreite Buck verurteilt? Was fragen Sie? Mit Nahrungsentzug kann ich ihn nicht bestrafen. Das würde seine diebische Süchtigkeit nur schärfer spornen. Gefangen setzen kann ich ihn nicht. Es gibt kein Arrestlokal. Strafdienst kann ich ihn nicht machen lassen. Wer sollte ihn bewachen, da die Mannschaft aus halb verhungerten Schatten besteht? Es gibt nur eine Strafe in dieser Wüste von Schnee und Eis. Sie wollen den Mann zum Tode verurteilen? Nein, das kann nicht geschehen. Woher wollten Sie denn den Henker nehmen? Keiner unter ihren halb verhungerten Schatten wird sich zu einer solchen Dienstleistung herbeilassen. Lassen Sie das meine Sorge sein. Ich glaube, Sergeant McGee, Sie wollten zum Krabben fangen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Sie, Corporal Isaac, befehlen Potter und Biederblick, den gefreiten Buck auf den Hügel zu führen. Und meine Freunde, sollte Gott Ihnen die Gelegenheit geben, später noch einmal über all dies nachzudenken, so sagen Sie sich, so Schweres ist uns Menschen auferlegt. Nein, warum denn? Warum soll ich denn niederknien? Das ist doch, Verzeihung, Commander, das ist doch verrückt. Ich zittere und bebe ja schon im Aufrechtstehen vor Frost. Ich habe dir eigens meine Pelzjacke mitgebracht, damit du darauf knien kannst. Du wirst nicht frieren. Und warum haben Sie Potter und Biederblick weggeschickt? Ja, Buck, wir sind allein. Kümmere dich nicht um die anderen. Du musst dich auf dich selbst besinnen. Ich sage du zu dir. Ich bin dein alter Kommandeur und dein Gefährte in mancher Gefahr. Und nun bin ich auch noch dein Richter und dein Beichtiger geworden. Der Ort hier ist so unwirtlich. Darin niederknien will ich nicht. Das sollten Sie nicht von mir verlangen, hier zwischen all den Toten. All unseren Toten. Vor deinen Kameraden kann dir doch nicht grausen. Es ist nur eine kurze Frist und wir alle nehmen zwischen ihnen Platz. Wer wäre woanders hin unterwegs als zum Tode? Sir, ich bin ein einfacher Mann. Für mich gibt es nichts Schlechteres als den Tod. Du musst keine Angst haben, Buck. Du bist doch ein Christ, Buck. Du glaubst doch an Gott, an das Evangelium und an die Erlösung. Ja, am Sonntag in der Kirche glaubt man wohl, aber solange man das Leben hat, will man es auch behalten. Bitte nicht niederknien, Commander. Noch nicht. Gut. Lass uns einen Augenblick sprechen. Weißt du noch, was wir alles zusammen durchgestanden haben? Du hast mir sogar einmal das Leben gerettet. Ich hab's schon vergessen, Sir. Ich nicht. Erinnerst du dich nicht mehr an unsere einsame Reise zum Cape Isabella? Wir sichteten den Bären und ich lief aufs Eis hinaus, weil ich ihn um jeden Preis erlegen wollte. Und plötzlich setzte mit großem Geheul der flirrende Schneesturm ein. Ich bin ja immer kurzsichtig gewesen. Aber jetzt war ich blind wie ein neugeborenes Katzenjunges und marschierte schnurstracks ins Wasser vom Smith Sound hinein, weil die Eisschollen ins Treiben geraten waren. Den Bären schoss ja dann am nächsten Tag unser braver Eskimo Joe. Aber ich? Um mich wäre es geschehen gewesen, wenn du mich nicht noch eben am Jackenkragen erwischt und wie einen halbtoten Fisch aufs Eis gezogen hättest. Nein, nein, nein, unterbrich mich nicht. Du schlepptest mich ans Ufer. Du packtest mich in deinen Schlafsack. Du legtest dich zu mir und drücktest dich an mich, damit du mich mit deiner Körperwärme auftautest. Oh nein, das habe ich nicht vergessen. Es dauerte 6 Stunden und dann stütztest du mich unter der Achsel und wir stolperten und hinkten heim zu den Unsern. Das alles hast du für mich getan. Glaubst du, ich könnte dir jemals übel wollen? Ja, Commander, Sir, Sie beschämen mich. Du hast ein Verdienst um mich. Ein Verdienst, das zwischen uns beiden etwas Unvergängliches ist. Nicht doch, es war ja selbstverständlich. Ein Verdienst, sage ich. Und sage, unsere Taten sind nicht ganz so flüchtig wie wir selbst. Sie bleiben im Buch unseres Lebens stehen. Auf der einen Seite die Verdienste, auf der anderen die Verfehlungen. Ich weiß, ich bin ein schwacher Mensch. Nicht immer erhört der Herr unser Gebet. Bisweilen lässt er zu, dass wir in Versuchung geführt werden. Aber zweimal habe ich dich beim Brotdiebstahl ertappt. Ich habe dir vergeben. Um der anderen willen hätte ich es nicht gedurft. Trotzdem habe ich dir vergeben und dich gewarnt. Noch ein weiteres Mal kann ich nicht vergeben. Ist das so lange her? Eine Woche, ja. Bedenke, wie ich dich vor dir selber zu schützen versucht habe. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Oh, doch, du weißt es. Biederblick war kein schlechter Sanitäter. Nur eine kleine Pflichtversäumnis und schon war er abgesetzt. Ich habe dich an seine Stelle gesetzt, weil ich dich vor deiner Schwäche schützen wollte. Ich dachte, die Extraration, die du als Sanitäter bekamst, würde dich von ferneren Diebereien abhalten. Ich habe Ihnen für Ihr Wohlwollen gedankt, Sir. Wie gedankt? Du musst nicht meinen, meine Kurzsichtigkeit ginge so weit, dass ich nicht sehe, was im Halbdunkel vor meinen Augen geschieht. Ich erkenne einen Diebstahl, wenn ich ihn sehe. Dein Patient Allison hat nicht ganz aus freien Stücken gefastet. Die Löffel Nahrung, die du an seinem Schlafsack rasch und heimlich verschlangest, konnte er nicht mehr essen. Ich soll den Mann beraubt haben, er ist ein Sterbender. Eben, deswegen konnte er sich nicht wehren. Und deswegen habe ich geschwiegen, auch jetzt noch. Ein paar Löffel mehr oder weniger machte keinen Unterschied in seinem Falle. Wohl aber in deinem. Ich schwor mir zu, dieser Raub ist der letzte, den ich dir verzeihe. Magst du die fast schon Toten bestehlen, die halb noch Lebenden sollst du nicht bestehlen. Nie mehr, Buck, verstehst du mich? Nie mehr, das war mein Schwur. Wenn Sie den Sonntagmorgen meinen, Sie haben ja gar nichts gesehen. Biederblick ist mein Feind, Sie wissen es nur vom Hörensagen. Keine Lüge, Buck, der Augenblick ist zu ernst. Ich will dir glauben, du bist nicht aus böser Absicht hinter die Hütte gelaufen. Warum soll ich denn überhaupt gelaufen sein? Fast alle haben es gesehen. Eskimo Joe ist dir nachgelaufen. Vielleicht liefst du aus dem natürlichsten Impuls der Welt. Vielleicht musstest du ein Bedürfnis verrichten. Ja, so war es. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte es ganz vergessen. Doch, ich lief hinter die Hütte. Und dann sahst du die Vorratskammer. Sie stach dir geradezu ins Auge. Dein wilder Hunger riss dich hin. Möglich, dass es dir nicht einmal bewusst war. Das Kriegsgericht hat dich mit Recht schuldig gesprochen, Buck. Knie nieder. Hören Sie doch, Herr, hören Sie. Etwas pfeift im Wind. Ich höre es ganz genau. Kümmere dich nicht um Welt und Wind. Knie dich hin. Warum, um Gottes Willen, soll ich denn auf den Knie? Ich befehle dir, Knie. Du musst beten. Falte deine Hände, senke deinen Kopf und schließ die Augen. Recht so. Wir wollen zusammen beten. Vater unser, Herr, du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel als auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Gott sei unserer Seele gnädig. Deiner, mein Kamerad. Und meiner. Gott zum Gruße, mon ami. Heim von Ihrer nützlichen Verrichtung? Haben Sie es wirklich fertig gebracht, dem armen Hund kalten Blutes den Garaus zu machen? Ich würde nicht sagen kalten Blutes. Bestärkt durch das Bewusstsein einer unumgänglichen Pflicht. So. Pflicht. Haben Sie diese Pflicht als Christenmensch erfüllt, oder? Ja, wie? Ich habe meine Pflicht als verantwortlicher militärischer Leiter dieser Expedition erfüllt. Und ich habe als Christ meinen Frieden damit gemacht. Genau die widerwärtige Antwort, die ich mir von Ihnen erwartet habe. Ich wünsche nicht, mit Ihnen zu reden. Das kann ich mir denken. Gehen Sie. Weiß der Himmel. Ich begrüße mit Freuden jede Gelegenheit, Ihre Gesellschaft zu meiden. Aber es lastet mir gar zu sehr auf der Seele. Darf ich Ihnen einmal sagen, was ich von Ihnen denke? Bitte. Nur, Sie müssen sich natürlich darauf gefasst machen, dass ich mich revanchieren werde. Es quält mich, seit ich zum ersten Mal einen Blick auf Sie geworfen habe. Gott, diese erste Begegnung, was für ein unvergesslicher Eindruck. Ihr steifer Auftritt, Ihre berechnete Überlegtheit jedes Wortes. Und der Bart, dieser Kapitänsvollbart, der Ihnen das Ansehen eines autoritativen Seebären verleihen sollte. Nicht, dass ich mich entschuldigen wollte. Ich verabscheue Bärte. Aber gelegentlich eines kleinen Überfalls durch einen Stoßtrupp von Chief Sitting Bull im Dakota Territory zerschmetterte eine Flintenkugel mein Kinn. Mit dem Rasieren war es nichts mehr seither. Wie die heroische Entstellung Ihrer Eitelkeit geschmeichelt haben muss. Im Vergleich mit Ihnen ist der Pfau ein bescheidener Vogel. Oh, wenn ich nur an Ihre stockungebildeten Abendvorlesungen denke, mit denen Sie die unseligen Mitglieder dieser Expedition bis zum Überdruss quälten. Wie Sie sich in Ihrem Geschwätz gefielen. Sie haben recht, wenn Sie mir meine geringe Bildung vorwerfen. Aber die Leute fingen an, vor Öde und Langeweile zänkisch und depressiv zu werden. Sie, verehrter Herr, weigerten sich. Mehrfacher Einladung zum Trotze. Also blieb es an mir hängen, ein weniges zur Unterhaltung beizutragen. Ein Schelm, der mehr gibt, als er hat. Hätten Sie doch statt des lehrhaften Geschwätzes lieber Zoten und Witze hervorgebracht. Aber das gehört zum abstoßenden Bild. Sie sind humorlos wie ein Regenwurm. Ich stamme aus Massachusetts in Neuengland. Die Gegend, wo Salem liegt, berühmt wegen seiner Freude an Hexenverbrennungen. Jedenfalls eine Stadt, zu deren Stärke die Witze nicht gehören und noch weniger die Zoten. Nein, der Humorlosigkeit muss ich mich selber anklagen. Besonders seit uns die Leute wegstarben wie die Fliegen. Aber vom Persönlichen mal abgesehen, auch als Expeditionsführer sind Sie ja den Niete. Niemals hätten Sie das Fort Concha verlassen dürfen, wo wir noch heute sicher und satt sitzen könnten, statt hier im Eis erbärmlich zu verkommen. Ich hätte es vorgezogen. Aber meine Order lautete, im Frühjahr zum Cape Sabine und doch die Hilfsexpedition erwarten. Dass sie nicht gekommen ist, ist schwerlich mein Fehler. Wenn der Befehl Sie zwang, nach Süden zu marschieren, hätten Sie das Kommando einem befähigteren Mann, einem mit gesunder Sehkraft übertragen müssen. Aber Sie klammern sich an Ihre Befehlsgewalt wie ein Geizkragen an seinen Geldsack. Aber natürlich, wenn es brenzlig wird, dann lieben Sie nach dem Grundsatz zu verfahren. Hannemann, geh du voran. Wie damals, als Sie statt sich in eigener Person auf die Socken zu machen, Ihren Atlatus McGee und dieses trostlose Wesen, diesen Eskimo-Joe auf Exkursion schickten, damit die beiden zu Commander Bannisters unsterblichem Ruhme den nördlichsten Punkt der Erde erreichten. Es stimmt, meine Kurzsichtigkeit ist arg. Aber auf dem Marsch nach Süden bediente ich mich der Augen McGees. Und Eskimo Joe, der die Blickschärfe eines Habichts besitzt, wich nicht von meiner Seite. Bei allem Esprit verstehen Sie die komplizierte Situation nicht. Als Führer der Expedition musste ich im Sammellager bleiben. Als Führer der Expedition musste ich auf unserem Zuge südwärts voranmarschieren. Vor allen anderen. Die Männer erwarten das von ihrem Kommandeur. Phrase über Phrase. Der Schmutz verschwindet nicht, wenn Sie an ihm herumwischen. Ein Halbblinder wie Sie durfte ein Kommando wie dieses niemals übernehmen. Aber es geht wieder Ihre Eitelkeit, der große Erforscher der Arktis. Triumph des Polarheroen, Commander Bannister. Nein, Mann, reden Sie, was Sie wollen. Sie hätten sich mit Händen und Füßen gegen dieses Kommando sträuben müssen. Ich habe es getan. Aber der Chef des Single Corps bestand ebenso hartnäckig auf seinen Befehl. Er hielt mich für den erfahrensten Offizier des Korps, weil ich einige nicht ganz simple Missionen unter extremen Witterungsbedingungen durchgeführt hatte. In unserer Armee gibt es eine Absonderlichkeit. Befehl ist Befehl. Aber der allerabscheulichste Aspekt Ihrer Persönlichkeit ist Ihre widrige Abacht von Christlichkeit, Dieses Pharisäertum, mit dem noch heute allabendlich Dankgebete verrichtet werden müssen. Die Bigotterie mit gefalteten Händen und Augenaufschlag bei eisigster Gefühllosigkeit. Lassen wir meine Gefühle beiseite. In meiner Familie ist man christlich und glaubt an Gott seit alters her. Als meine Vorfahren mit den frühesten Einwanderern an der Küste von Neuengland landeten, beim Plymouth Rock, war das Erste, was sie taten, dass sie ein Altar, eine Gebetsstätte gründeten. Ich weiß, es ist einem Verstand wie dem Ihren nicht fassbar. Aber merken Sie sich immerhin, ich bin ein Offizier der amerikanischen Armee. Und die amerikanische Armee ist das Instrument eines christlichen Staates. Aha, dass ich nicht lache. Wenn Sie fertig gelacht haben, sind Sie dann auch fertig mit meinem Konterfei? Nicht ganz, nicht ganz. Ich muss noch einmal zurückkommen dürfen auf dieses Ihr Kriegsgericht mit nachfolgender Moralisierung und Schächtung des Delinquenten. Glauben Sie im Ernste, weil Sie nicht vor Lust geiferten und stöhnten, hätte man nicht gemerkt, dass Sie sich da eine Orgie erster Ordnung gestatteten? Sind Sie jetzt am Ende? Genügt Sie noch nicht? Doch, danke. Und jetzt ist die Reihe an mir. Ich schenke mir eine Charakteristik Ihrer Person wegen der außerordentlichen Unerfreulichkeit des Gegenstandes. Bleiben Ihre Handlungen. Natürlich, Sie sind ein moralisches Federgewicht und Ihre Taten wiegen nicht viel mehr als Ihre Worte. Nur, dass Sie weniger bestechend sind. Wie lange ist es her? 3 Wochen? 4 Wochen? Da hatten Sie einen brillanten Einfall. Sie wollten mich als geistesgestört erklären. McGee sollte das militärische Kommando übernehmen. Aber die Führung des Ganzen, die sollte, versteht sich, an Sie fallen. Und derart verdummte die Geltungsgier Ihren Kopf, dass Sie sich mit diesem charmanten Plan ausgerechnet an den zuverlässigen McGee wandten, der mir natürlich pflichtgemäß und stehenden Fußes diese Ungeheuerlichkeit zur Meldung brachte. Ich hatte leider schwerwiegende Gründe für diesen Einfall. Es war versuchte Meuterei. Ich brauche Ihnen nicht auszuführen, welche Strafe darauf steht. Eine Notlage erfordert Notmaßnahmen. Ich habe die Situation jenseits jedes persönlichen Interesses bewertet. Ich sehe, verzeihen Sie, die Dinge als Intellektueller. Hätten Sie sich ein Beispiel an unserem kleinen Isaac genommen? Dem Judenjungen? Dem Judenjungen. Der hat mindestens so viel Verstand wie Sie. Die Universität von Michigan empfahl ihn mir als den gelehrtesten jungen Mann in seinem Fach. Aber seine Wissenschaftlichkeit hat ihm nicht das Herz ausgehöhlt. Und seine Loyalität hat es nicht zerstört. Warum haben Sie sich nicht an diese Perle gehalten? Warum mussten Sie mich, ausgerechnet mich, zum Verteidiger bestellen? Hauptsächlich, weil ich dachte, Sie müssten mit dem Angeklagten die natürlichste Sympathie von der Welt empfinden. Ich? Mit diesem hirnlosen Fettsack? Zugegeben, Ihre und seine Eigenschaften differieren himmelweit. Er war ein anständiger Mensch. Aber das Verbrechen hatten Sie mit ihm gemein. Sie sind ein Dieb. Zügeln Sie sich, Sie. Rede um Rede, das ist unsere Abmachung. Wie Buck haben Sie Ihre Kranken bestohlen. Leugnen Sie nicht. Sie ließen sich nicht nehmen, Pete Brown, der sich seine halb erfrorenen Hände nicht bedienen konnte, fürsorglich zu füttern. Aber die Hälfte seiner Ration kam in Ihren Hals. Er bemerkte es und beklagte sich bei mir. Am nächsten Tag habe ich den Vorgang selbst beobachtet. Ich habe es gesehen. Hören Sie, gesehen. Warum haben Sie mich da nicht auch vor Gericht gestellt? Sie lieben doch Prozesse. Ich brauche Sie als Arzt. Außerdem schützt Sie die legale Konstellation. Sie sind, Ihren Ausdruck zu verwenden, ein Mietling dieser Expedition. Als Zivilangestellter der amerikanischen Armee unterstehen Sie meinem Befehl, aber nicht meiner Jurisdiktion. Welches Glück, dass Ihre blutrünstige Pedanterie mir nichts anhaben kann. Oh, ich würde mich an Ihrer Stelle nicht zu früh freuen. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass wir diese Gefangenschaft im Eis überleben, aber zuweilen geschieht das Unwahrscheinliche. Und wenn wir entgegen menschlichem Ermessen überleben sollten, dann gehört es zu meinen Pflichten, einen detaillierten Bericht über die Expedition und über das Schicksal und Verhalten der einzelnen Teilnehmer abzufassen. Ein Bericht, der gedruckt und wahrscheinlich durch die großen geografischen Gesellschaften jeder zivilisierten Nation, auch Frankreichs zum Beispiel, übersetzt und publiziert werden wird. Sie können sich auf meine blutrünstige Pedanterie verlassen. Ich werde nicht eine einzige Ihrer Aktionen und Verfehlungen zu erwähnen vergessen. Sie gottverdammter Lügner! Sie Verleumder! Sie Erbschneider! Hey, lassen Sie mich los! Gehen Sie mir vom Leibe, Sie hysterisches Ekel! Der Rekrutenschinder hat mir gerade noch gefehlt. Warum rufen Sie nicht auch noch Ihren Israeliten zum Schutz seines Herrn und Gebieters herbei? Sie sind gekommen. Sie sind wahrhaftig gekommen. Die Hilfsexpedition. Wenn Sie eine Meldung zu machen haben, Sergeant McGee, nehmen Sie Haltung an und sprechen Sie, wie es sich gehört. Ich melde Gehorsam, Sergeant. Haben Um Gottes Willen, hören Sie doch, die Hilfsexpedition ist eingetroffen. Das Schiff liegt in der Bucht, ein großes Schiff mit zwei Segeln und einem hohen, dünnen, schwarzen Schlot dazwischen. Nehmen Sie sich zusammen, Mackie. Die Einbildung hat Sie genarrt, eine Hungerhalluzination. Ich habe gewinkt. Ich wollte schreien, ich konnte nicht. Mein Gewinsel kam, ein Pfeifen wie von einer Maus. Da warf ich meinen Catcher ins Wasser und winkte mit beiden Armen. Sie haben ein Boot ausgeschickt. Mindestens 10 Ruderer, kräftige Männer und ein Offizier hinten am Steuer. Ich glaube es nicht. Ich glaube ihn. Ich bin gleich heraufgelaufen. Nein, nein, nein, ich täusche mich nicht. Schon ganz, ganz nah hier bei der Hütte am Fuß des Begräbnishügels habe ich Halt gemacht und blickte zurück. Das Boot stieß gerade ans Ufer und die Leute kletterten über den Bootsrand. Na, warum zum Teufel wollen Sie ihm nicht trauen, Sie ungläubiger Thomas? Der Kerl hat doch zwei Augen mitten im Gesicht. Er schwindelt nicht. Dazu ist er nicht pfiffig genug. Es kann nicht wahr sein. Die Bootsleute müssen in ein paar Minuten hier sein. Menschenskind, Bannister, Sie sind doch ein Christ. Wer nicht an Gnade und Wunder glaubt, der ist kein Christ. Hören Sie schon die Dampfpfeife! Das ist das Schiff in der Bucht. Hat also Buck doch richtig gehört. Wir werden leben. Leben! Wir werden leben! Gehen Sie mir aus den Augen, Ihr Freudengejohl beschimpft die Toten auf dem Hügel. Man muss es allen, man muss es den anderen sagen. Wir werden leben! Leben werden wir! Wir müssen diesen Leuten vom Boot entgegenlaufen. Eine Handbreit vor dem Tode ist ein Wunder. Wir haben draußen 25 Grad unter Null und einen messerscharfen Wind. Der Himmel weiß, wie sie durchs Eis gekommen sind. Octave Cabrière, Doktor der Universität von Lyon, Arzt und naturwissenschaftlicher Begleiter dieser US-Arktis-Expedition, sagt und bezeugt: Die Hinrichtung des gefreiten Buck war ein Lustmord. Jedenfalls ein Mord. Wie die Dinge jetzt liegen, könnte man sich fast versucht fühlen, dem Lumpen recht zu geben. Eine Viertelstunde später. Und kein Mensch mehr wäre auf die Idee verfallen, den Mann umzubringen. Es war Ihre Pflicht, Sir. Mit einem Wunder darf ein militärischer Führer nicht rechnen. Er war so beschaffen, dass er gerne lebte. Mehr als wir vielleicht. Sagen Sie nicht, es war Ihre Pflicht. Ich bereue es ja nicht. Reue wäre ein vergleichsweise komfortables Gefühl. Aber was für ein Katzenjammer der Vergeblichkeit. Die Blindheit, mit der wir wacker in unsere Schuld hineintappen. Commander, Ihre Augen sind nass. Ich weine, Mackie. Es ist ein Jammer um uns Menschen. Wir wollen das Beste. Aber was wir tun oder lassen oder leiden, unsere Mühe, unsere Opfer, das ist alles umsonst. Commander Bannister, ich bin Ihr Untergebener, aber als Soldat muss ich Sie mahnen. Verzeihung. Ich höre die Leute schon vor der Tür. Keine Angst, lieber Freund, ich werde Sie nicht blamieren. Es war nur eine rebellische Sekunde. Sie ist schon vorbei, kommen Sie. Und in Gottes Namen, lassen wir uns retten. Leben wir, da es nun einmal zu leben gilt. In unserer Reihe Polarfieber brachten wir das Hörspiel Das Eis von Cape Sabine von Joachim Maas. Die Personen und ihre Darsteller waren Commander Bannister, Günther Neuze, Sergeant McGee, Benno Sterzenbach, Corporal Isaac, Hans Lothar, Dr. Octave Cabrière, Herbert Fleischmann, Gefreiter Buck, Günther Strack, Potter, Klaus Höhne, Pete Brown, Günther Briner, Biederblick, Rolf Nagel, Eskimo Joe, Horst Beck. Der Toningenieur dieser Aufnahme war Wilhelm Hagelberg. Den Schnitt besorgte Marianne Abeck. Regieassistenz hatte Willi Lamster inne. Regie führte Fritz Schröder-Jahn. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 1965.